Das sind unsere Themen. Bauarbeiten in Steuzenau, Fazit zu Wortwürd-Bildausstellung und Kreisderby in Landesbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Im Zuge der Bundesstraße 215 finden am kommenden Wochenende Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über der Weser bei Steuzenau statt. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Für die Arbeiten wird die Bundesstraße 205 im Brückenbereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr auf der Bundesstraße wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Vor kurzem endete die Ausstellung Wortwürd-Bild in der St. Martinskirche in Nienburg. Hier waren Werke regionaler Künstler ausgestellt. Einige der Kunstwerke sorgten sowohl für positives als auch für kritisches Feedback, so Superintendent Martin Lechler. Feedback kam sehr viel, überwiegend zustimmend, das hat mich auch sehr gefreut, aber es gab eben auch Kritik, die ich aber auch gut finde, weil ich so und so auf dem Standpunkt stehe, Kunst ist nicht nur schmückendes, nettes Beiwerk, sondern soll ja eben zum Nachdenken anregen und soll durchaus auch Kritik anregen, finde ich gut. Der Naturschutzbund Nienburg ruft in der kalten Jahreszeit zu einer Winterfütterung mit Sachverstand auf. Das Füttern von Vögeln oder das Aufstellen von Vogelhäusern sei pädagogisch sehr wertvoll, denn so kann Verständnis für die Tierwelt entwickelt werden. Dennoch sollten keine Massenfutterplätze für die Tiere geschaffen werden. Dort könnten sich die Vögel leicht mit Salmonellen anstecken. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Sonntag kommt es in der Fußballbezirksliga in Landesbergen zum Kreisderby. Der dortige LSV empfängt den TuS Drakenburg. Für beide Mannschaften ein Duell mit besonderer Bedeutung. Landesbergen könnte mit einem Dreier weiter ins sichere Tabellenmittelfeld rutschen. Drakenburg steckt nach wie vor mitten im Abstiegskampf. Für Drakenburgs Trainer Wolfgang Axmann ist es zudem die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Es geht mir immer hauptsächlich so um die Spieler, die kenne ich alle gut, die mag ich sehr. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz besonderes Spiel, auch für meine Mannschaft. So, meine Mannschaft muss einfach merken, Jungs, wenn das hier so weitergeht, dann steigen wir ab. Wir könnten viel gelassener Fußball spielen, wenn wir eben da nicht stehen würden. Anstoß der Partie ist Sonntag um 14 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.